Erster ein Lied für den Musikmeister. Es ist von der Familie Korach. Zweiter Gott ist unser Schutz. Er gibt uns Kraft. Er hilft uns in der Not. Dritter, wir haben keine Angst. Die Erde kann beben. Die Berge können ins Meer fallen. Vierter, das Wasser kann laut sein. Die Berge können zittern. Gott ist bei uns. Er schützt uns. Fünfter, ein Fluss macht die Stadt Gottes froh. Dort wohnt der höchste Gott. Sechster, Gott ist in der Stadt. Die Stadt bleibt sicher. Gott hilft ihr am Morgen. Siebter, Völker waren laut. Länder hatten Angst. Gott sprach laut. Die Erde wurde weich. Achter, Gott ist bei uns. Der Gott von Jakob ist unser Schutz. Neunter, kommt und seht. Gott hat große Dinge getan. Er macht Wunder auf der Erde. Zehnter, er stoppt alle Kriege. Er macht Waffen kaputt. Er verbrennt Wagen im Feuer. Elfter, seid still. Wisst, ich bin Gott. Ich bin groß auf der ganzen Welt. Zwölfter, Gott ist bei uns. Der Gott von Jakob ist unser Schutz.